Bauhaus FM. Richtig, und gewöhnlich geht anders. Wir hörten in den letzten 30 Minuten das Stück Waldsteincroft the Bear von Karen Lewis gelesen und produziert von Golsar Naribi. Es ist kurz nach 9:30 und wir möchten euch zur Präsentation der Resultate des Kurses Reality Check besuchen. Begrüßen. Genau. Das ist Christopher Schön, ausgeschlafen, neben mir mein Kollege, der sich heute Nacht tapfer geschlagen hat, der... Unausgeschlafene Konrad Beer und eine überraschend erwachte... Ja, sehr ausgeschlafene Anna Ponnert. Ich hoffe, ihr seid heute besser aus dem Bett gekommen als ich. 9:05, ich hätte 9:00 im Studio sein sollen. Und hier bin ich jetzt trotzdem noch pünktlich zur Sendung gekommen. Zu spät warst du auf jeden Fall nicht. Genau. Ja, herzlich willkommen zu nochmal 48 Stunden, ich will mal Neukölln sagen, 48 Stunden Bauhaus FM. Eine weitere Sendung, vielleicht seid ihr noch dabei, vielleicht seid ihr schon wieder dabei. Diese Sendung wird sich um Hörspiele drehen, die innerhalb eines Kurses entstanden sind, der sich eben Reality Check nannte. Zur genaueren Beschreibung, glaube ich, können wir jetzt schon mal ein Interview einspielen, was mit der, jetzt mal formal gesagt, zuständigen Professorin geführt wurde. Und ich habe das Interview gemacht und sie beschreibt mal ein bisschen das Projekt, wie es zu diesen Hörspielen kam, wie wir als Studenten zu diesen Texten kamen. Jo, das hört ihr jetzt. Also es hat eigentlich damit angefangen, dass Martin Becker, der hier Mitarbeiter war ein Jahr und der ein Hörspielautor ist und überhaupt ein Autor, also auch Bücher veröffentlicht hat, festgestellt hat oder gesagt hat, dass es einfach immer nur Adaptionen im Hörspiel gibt oder sehr viele Adaptionen, das heißt von anderen Büchern, die für Hörspielfassungen zurechtgelegt werden und immer weniger Leute fürs Medium eigentlich selber schreiben. Und es gibt ja mehrere Festivals für fertige Produktionen, ne, wo man einsenden kann und dann wird prämiert, aber sehr wenige Ausschreibungen für Autoren. Und da kamen dann eben Andreas Feddersen, Mario Weise und Martin Becker saßen eines Nachts dann mit Wein, ich glaube in der Limona oder im Studio, und haben so rumgesponnen, was man noch machen kann und so, und kamen dann eben auf die Idee, wir müssten eigentlich einen Skriptwettbewerb ausloten und haben mir das vorgeschlagen. Und ich sage, eine super Idee, aber sowas muss natürlich regelmäßig gemacht werden und über Jahre, sonst bringt sowas nichts, ne? Weil es dauert ja, bis sich sowas rumspricht, ne? Und man eine neue Generation auch generiert damit. Und irgendwann mal war der Leipziger Hörspielsommer da und wir haben über Kooperation mit dem Leipziger Hörspielsommer gesprochen. Wir machen ja oft im Sommer was bei denen auch mit der Medienkarre, mit Vorführungen oder Hörspaziergängen. Und da kam uns die Idee, das in Kooperation mit eben zusammen zu machen, weil die natürlich den Vorteil haben, dass die schon eine existierende Infrastruktur haben, was Festivals betrifft und auch Verteiler und diese ganzen Sachen. Und so ist es gekommen, dass wir diese Abmachung haben. Sie schreiben diesen Skriptwettbewerb in einem Jahr aus. In der Jury ist sowohl ein Teil experimentelles Radio, also von unserer Seite, als auch von deren Seite. Und da werden dann... wir haben diesmal immerhin beim ersten Skriptwettbewerb schon 100 Einsendungen gehabt, was ziemlich viel ist für das erste Mal. Also wir waren 99 ganz genau. Und davon haben wir 10 ausgesucht. Und die 10 habt ihr jetzt als Studenten sozusagen bekommen, um sie zu produzieren. Es müssten eigentlich auch jeder 2, 3, also von jedem Text 2, 3 Fassungen dann geben, verschiedene. Und die wiederum werden jetzt in diesem Sommer in den Wettbewerb geschmissen. Und dann prämiert man nochmal die besten Autoren und aber auch die Chance, also es gibt auch die Chance, dass ein bester Regisseur für die beste Produktion prämiert wird. Und damit featuret man sowohl neue, junge Realisatoren oder Produzenten als auch Autoren. Es wird eine CD geben, die wir so, da werden wir dann mit denen zusammen aussuchen, welche dieser Produktionen auf diese CD kommen, weil nicht alles drauf passen kann. Die Jury, die ja die wird bestehen aus, also das wird eine Extra-Jury sein, nicht die gleiche Jury, die den Leipziger Hörspiel internationalen Wettbewerb betreut, sondern wirklich eine für diesen Skriptwettbewerb. Die besteht aus einem Regisseur, einem Autor und einem Redakteur, damit man die verschiedenen Sichten sozusagen darauf auch noch abbildet. Und die werden natürlich alle Produktionen bekommen und auch die Texte. Also die werden auch die Texte ohne Realisation bekommen. Und die Vorführung dann am Abend wird auch wieder eine Auswahl sein, damit die 1,5 Stunden nicht überschritten sind. Also es soll dann aber von jedem Stück auf jeden Fall eine Version gespielt werden und von jedem Studenten dann eben auch ein Stück. Also so wird das zusammengestellt, dass es nicht unfair ist. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man einen gleichen Text mit verschiedenen Interpretationen hört. Da wird einem dann erstmal klar, was überhaupt Interpretation macht mit dem Text. Das war auch ein Teil, warum wir zu dieser Idee gekommen sind, ist, dass ich immer wieder mal von Autoren auch angesprochen wurde oder angeschrieben wurde, die sagten, ich habe da so ein Stück gemacht, das ist nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder so ein kurzer Text. Das wollen die den Sendern nicht annehmen, weil die Sender nehmen ja Texte an von Autoren und lassen das dann produzieren. Und die haben gesagt, ja, wenn du es als Autorenproduktion einreichst, dann ist okay, dann können wir es uns ja anhören und vielleicht senden wir es dann in den Kurzstrecken. Aber das sind Autoren und die können nicht produzieren, die wissen überhaupt nicht, wie das geht und die sollen das auch nicht wissen, das ist nicht ihre Aufgabe. Und die haben uns dann gefragt, ob wir das produzieren können. Und da musste ich natürlich immer sagen, wir sind jetzt keine produzierende Anstalt, wir bilden Studenten aus und so, aber wir können diese Texte einfach nehmen und wenn wir mal wieder einen Kurs machen, wo es um Produktion geht, können wir die dann anbieten. Und weil das eben dieses Bedürfnis, also für die, weil du das, also zu der Frage zurückkommt, für die Autoren ist es reizvoll, dass sie ihre Stücke produziert bekommen. Und wenn die können die dann einreichen und vielleicht auch Glück haben, gesendet zu werden oder Geld dafür zu bekommen oder es einfach mal zu hören, also in einer anderen Form vorliegen zu haben und vielleicht dann auch entdeckt zu werden von den Redakteuren. Das ist ja eigentlich die Idee, dass es so bekannt wird, irgendwann mal dieser Skriptwettbewerb, dass die Redakteure dann hingehen und sagen, ach, da ist unser neuer Nachwuchs in also sowohl die Autoren als auch die Produzenten. Ja, ihr habt gehört, hier liegt viel vor uns mit den Stücken, mit dem Projekt Reality Check. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Und vor allen Dingen kommt jetzt der ganz spannende Part in der Sendung, wo die ersten Hörspiele aufgeführt werden. Das ist eine Welturaufführung hier gewissermaßen zu den Stücken. Und vielleicht noch als Hinweis, Nathalie Singer hat schon gesagt, natürlich wird es jetzt zu Wiederholungen im Programm kommen. Also die Studenten und UnterstrichInnen, die haben Texte bekommen und teilweise haben wir dieselben Texte genommen und daraus Hörspiele gemacht. Daher, und ich finde das auch ganz reizvoll, gibt es teilweise eben sehr Wiederholungen in der Handlung und so, aber es ist jedes Mal doch eine ganz andere Version. Genau, und als erstes hören wir jetzt ein Stück, das ich produziert habe. Und zwar heißt es Der Flachrührer. Und ich werde euch jetzt mal kurz den Inhalt zusammenfassen und dann hören wir uns das auch gleich an. Und zwar, es geht darum, ich habe den Text bekommen und es wird nur beschrieben, dass es um 2 Personen geht. Also nicht näher darum, welche Personen das sind, welches Geschlecht die Personen haben. Das konnte ich mir also alles selbst ausdenken. Und ich habe den Text gelesen und habe mir dann so gedacht, ich sehe da 2 Studenten vor mir, die sich eine Küchenmaschine gekauft haben und einfach beim besten Willen keine Ahnung haben, wie man das zusammenbauen muss, so ähnlich wie bei einem Regal von IKEA. Man versteht es einfach nicht und schraubt dann so lange dran rum, bis es mehr oder minder steht. Und genau darum geht es in der Flachrührer. Es wird an diesem Gerät dran rumgebaut und das wird sozusagen akustisch eingebaut. Und ich hatte da eine Idee, mit Rhythmen zu spielen und ich würde sagen, ihr hört es euch einfach mal an. Der Flachrührer. 2 Eier, 250 Gramm Zucker, 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 1 Teelöffel Backpulver und 1 Prise Salz. Alles in eine Rührschüssel oder Küchenmaschine geben und gut verrühren. Hey du, kurze Frage. Kannst du mir helfen, die neue Küchenmaschine aufzubauen? Ja, wenn es sein muss. Das Teil da? Ja. Warum passt das denn nicht? Nee. So geht's auch nicht. Keine Ahnung, wie man das Ding zusammenbaut. Kannst du mir die Anleitung vorlesen? Ja, klar. Stellen Sie das Gerät aus, indem Sie den Geschwindigkeitskontrollhebel auf 0 schieben. Geschwindigkeitskontrollhebel auf 0. Ja, okay. Ist auf Null. Halten Sie den Motorverriegelungshebel in der Entriegeln-Position und kippen Sie den Motorkopf zurück. Motorverriegelungshebel. Das müsste der sein. Hast du? Ja. So, und dann setzen Sie die Rührschüssel auf die Schüsselverriegelungsplatte. Rührschüssel auf die Verriegelungsplatte setzen. So. Geht etwas schwer? Na komm schon, du Scheißteil! Okay, passt. Und weiter? Drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Die Rührschüssel drehen, ja, ja. Mein Gott, das geht aber schwer. Los, komm schon, du dumme Schüssel! So, müsste eingerastet sein. Als nächstes schieben Sie die Spritzschutzhaube von der Vorderseite der Küchenmaschine so auf die Schüssel, dass die genau mittig passt, und befestigen Sie die Einverschütte rechtwinklig am unteren Rand der Spritzschutzhaube. Okay, Spritzschutzhaube, die dreht sich, aber nicht ganz. Müsste noch ein kleines Stück. So, das dürfte passen. Und nun die Einverschütte rechtwinklig dazu. Wieso passt das Ding denn nicht? Das will einfach nicht passen. Die Einfüllschütte passt nicht. Oh, fuck! Rechtwinklig. Hier steht rechtwinklig. Befestigen Sie die Einfüllschütte rechtwinklig am unteren Rand der Spritzschutzhaube. Befestigen Sie die Einfüllschütte rechtwinklig am unteren Rand? Versuche ich doch! Das ist doch nicht rechtwinklig! So, jetzt! Pass doch auf, du machst die Einfüllschütte kaputt! Scheiß mach ich! Was kommt jetzt? Schieben Sie den Flachrührer auf die Rührwelle und drücken ihn so weit wie möglich nach oben. Flachrührer, das ist der. Das Ding passt auch nicht so richtig, das gibt's doch nicht. Nee, nichts zu machen, gib mir mal die Flachzange. Ja, so, endlich, der Flachrührer sitzt. War's das jetzt? Nein. Als nächstes steht hier, drehen Sie die Sperrschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sich der Flachrührer in die Rührschüssel absenkt. Flachrührer absenken, Sperrschraube drehen. Ah, Scheiße! Ich brauche den Hammer, hier senkt sich nichts. So, der Flachrührer ist abgesenkt. Ich hoffe, er lässt sich später wieder lösen. Jetzt? Warte, geben Sie die Zutaten über die Einfüllschütte in die Rührschüssel. Okay. Die Eier. So, alles eingefüllt. Und jetzt? Stellen Sie die Stromversorgung der Küchenmaschine mit der Steckdose her. Stecker einstecken, das ist einfach. Moment, ja. Ach, geh schon rein! Okay, Stecker ist eingesteckt. Jetzt? Und als letztes starten Sie das Gerät, indem Sie den Geschwindigkeitskontrollhebel auf Stufe 1 bis 4 hebeln. Geschwindigkeitskontrollhebel. Ja, hier, das ist er. Auf 1 schieben. Okay, auf 2. Das hört sich doch gut an. Jetzt auf Stufe 3. Auf Stufe 4. Perfekter Teig, danke. Bitte. Der Flachhörer. Ein Hörspiel von Wolfgang Frühling. Mit Lena Daun und Marvin Kutz. Ton Konrad Bär. Regieassistenz Christopher Marx. Regie Anna Ponnert. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2015. Küchenmaschine aufbauen, das ist einfach, oder zumindest scheint es einfach auf den ersten Blick. Der Flachrührer unter der Regie von Anna Ponnert, die sich jetzt bei uns im Studio befindet. Anna, wie kamst du zu dem Text? War es einer der Texte oder der Text, den du dir selber aussuchen konntest, oder der dir zugeteilt wurde? Es war einer der Texte, den ich mir ausgesucht habe. Wir haben ja am Anfang diesen ganzen Pool an Hörspielen gehabt. Und dann war erstmal die Frage, was spricht einen als erstes an? Und ich würde sagen, bei mir war das eher so was Unterbewusstes. weil es kann sein, ich weiß jetzt natürlich nicht so genau, aber ich backe ja sehr gerne und das ist kein Geheimnis. Und ich habe mir dann, ja, und ich habe dann eben den Flachrührer gelesen und vielleicht habe ich dazu einfach einen anderen Bezug. Und dann habe ich mir noch gedacht, vielleicht, also das eben eher unterbewusst. Und was ich mir bewusst gedacht habe bei dem Stück, ist, dass da ja so viele Geräusche vorkommen. Und der Reiz darin, dass diese Maschine eben, dass die Erwartungshaltung beim Zuschauer ist, jetzt geht diese Maschine gleich kaputt und es kommen immer schrecklichere Geräusche. Und ich wollte da eine gewisse, ja, Steigerung reinbringen. Und ich glaube, so bin ich dann auf dieses rhythmische Muster gekommen. Also der Reiz im Kontext dieses Textes bestand für dich auf jeden Fall darin, Sounds zu samplen, die du dann zu so einer Art Soundcollage arrangieren, komponieren kannst. Ja, genau. Hast du denn sowas schon mal vorher gemacht? Nein, noch nie. Das ist das allererste Mal und ich hatte auch ein bisschen Angst davor, als ich ins Studio gegangen bin. Ich habe das die ganze Zeit vor mich hergeschoben, habe mir gedacht, nee, den Beat, den mache ich ganz am Ende, dieses Rhythmische. Und dann habe ich mir gedacht, du musst es irgendwann mal anfangen. Und die Angst war eben, funktioniert es nicht? Kann ich das überhaupt? Und als ich dann das erste Mal meinen Grundtakt hatte, habe ich mir so gedacht, ja, ich kann es doch und es funktioniert und es hört sich auch noch gut an. Ich fand das ja auch spannend, weil ich mit dem Studio dabei war, als die Sprecher da waren und das war gar kein so einfaches Setup, weil der eine Schauspieler den Rhythmus im Ohr haben sollte und währenddessen er spricht, das war schon technisch sehr herausfordernd. So. Ja, genau. Ja, das mit diesem, auch alle Geräusche, die ich aufgenommen hatte, habe ich mir überlegt, muss ich auf diesen Grundbeat tatsächlich aufnehmen. Ich habe natürlich ein bisschen geschoben, ein bisschen getrickst und musste ein bisschen rumschneiden, aber die meisten Sachen habe ich versucht, in einem Takt aufzunehmen, den ich vorher schon mir ausgedacht hatte, den ich ungefähr verwenden will. Und ich meine, natürlich hätte man das Ganze noch steigern können, aber zum Beispiel von der Geschwindigkeit, aber da bin ich einfach noch zu sehr ein Anfänger, als dass ich sowas machen könnte. Ich habe jetzt immerhin versucht, die Lautstärke etwas zu erhöhen, dass man dieses Gefühl hat, dass diese Riesenmaschinerie einen jetzt fast so ein bisschen erdrückt. Ja, vielleicht kann man das noch dazu sagen, dass die Hörspiele von Leuten entstanden, die zum Teil schon Erfahrungen haben im Umgang mit Audiotechnik und Software und so weiter, aber auch Leute, die das zum ersten Mal machen. Also genau. Zum ersten Mal an einem Computer mit einer Schnittsoftware sitzen. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für den Kurs. Mich würde noch mal kurz interessieren, wie du die Arbeit mit den Sprechern empfunden hast. Hast du mit professionellen Sprechern gearbeitet oder mit nicht professionellen? Das habe ich mir ganz toll ausgesucht. Ich habe nämlich mit zwei Freunden von mir gearbeitet, weil ich wollte für den Anfang, habe ich eben schon gewusst, das wird bestimmt total chaotisch im Studio. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist besser, wenn ich meine Freunde hole, die sind flexibel, die sind mir nicht böse, wenn es mal irgendwie welche Verschiebungen gibt. Und tatsächlich kam es dazu, wir hatten technische Probleme, wir mussten irgendwie 1,5 Stunden später anfangen und somit war es gut, dass ich Leute hatte, die flexibel waren, die mir sowas verziehen haben und es hat sehr gut geklappt. Es ist natürlich so, wenn man unprofessionelle Sprecher hat, dass dann bestimmte Sachen, wenn man die jetzt haben will und dann darf man nicht sauer sein, wenn sie es nicht sofort umsetzen. Ich meine, man selber könnte das auch nicht so schnell. Nicht umsonst gibt es Sprecher als Beruf oder Schauspieler. Aber es hat doch erstaunlich gut funktioniert und wir haben dann eben einige Durchläufe gemacht und ich glaube, sie waren am Ende auch ein bisschen genervt von mir, aber das liegt einfach daran, dass ich gewisse Ansprüche habe. Aber sie haben es ausgehalten, wir waren alle glücklich danach und ich hoffe, ihnen gefällt es auch, den Sprechern. Anna Ponnert, vielen Dank. Ich und Konrad empfinden das als ein sehr gelungenes Erstwerk. Du solltest dranbleiben. Schöne Auseinandersetzung damit. Wir hören einen Song. G-Swing, Sampler, Mood Indigo. Goodbye. And in the evening when the lights Jetzt geht es gleich weiter mit den nächsten Hörspielen. Wir werden jetzt ein paar hören, und zwar die beiden Inszenierungen von Astor ist tot. Und die Regisseurin der ersten Version, Claire Dorweiler, wird uns jetzt gleich etwas zum Inhalt verraten. Genau, es geht um zwei obdachlose Läufer, die in der Großstadt leben und täglich ihre Kilometer durch die Stadt ziehen, immer begleitet von ihren Hunden. Und einer von den beiden Läufern nimmt uns mit auf einen Streifzug, stellt uns seinen Kumpel vor, doch irgendwas ist komisch mit Benz, weil der Hund an seiner Seite fehlt. Er driftet immer wieder ab, Alltagsgeräusche, Wortfetzen, Stimmen, alles Mögliche erinnert ihn an seinen Hund und an sein früheres Leben mit Astor, seinem Hund. Und was mich daran wirklich interessiert hat, ist, dass diese Geschichte eigentlich in der Großstadt passiert und eigentlich in dem Strom von diesen ganzen Geräuschen, von den ganzen Eindrücken in der Großstadt immer wieder eigentlich untergeht und man das auch gar nicht als Passant immer mitkriegt, wie es eigentlich den Leuten geht, die auf der Straße leben. Und das hat mich interessiert an diesem Stück, deswegen habe ich mir das ausgesucht. Genau, und jetzt hören wir gleich mal in die Inszenierung von Claire Dorweiler rein und danach im Anschluss gleich die Inszenierung von Christopher Marx des gleichen Stücks Astor ist tot. Ich? Ich wohne im Wald. Zwei Holzbalken, Plane drüber, mit Flick. Frostbeulen jucken. Da, wo über dem Schaft der Schnee reingekommen ist. Verdammt schwer, das Zeug trocken zu halten. Da neben dem Discount steht Benz, ein U-Bahn-Schläfer. Frei wie ich. Hey, Benz! Wir sind Läufer. Wir sind Läufer. Würden wir Fäden nachziehen? Wir hätten die Stadt im Netz. Wir sammeln. Wir sammeln. Essbares, was nicht vergammelt ist. Stummel. Stummel, was zum Fertigrauchen. Münzen. Was zu saufen. Das kannst du nicht sammeln, Benz. Ja, kaufen. Wir laufen. Wir laufen. Ich mit Flick, du mit Astor. Astor? Wo ist Astor? Wo warst du überhaupt? Benz war 3 Wochen lang weg. Hat ihn nirgends gefunden. Nicht an seinem Schlafplatz, nicht dort, wo er sammelt. Kein Astor da. Benz begrüßt Flick nicht, nicht wie sonst. Steht nur da mit dem Bier in der Hand. Irgendwas ist. Deine Hose schlottert, Benz. Ja. Ja, ich habe keine Zeit zum Essen. Und Astor? Astor? Wo bist du die 3 Wochen lang gewesen? Astor ist... Ach, verdammt! Musste Astor beim Sterben zusehen. Astor ist tot? Astor ist tot. Scheiße. Hat nicht mehr gefressen. Nicht mehr gesoffen. Hab ihn gehalten, bis er kalt war. Wo? Bei den Schrebergärten. Mit Blick über die Stadt. Mit Blick über die Stadt. Benz. Pass auf. Benz, dein Bier. Mein Gott, zerdrückst du das Bier fast. Benz? Benz, Alter, bist du noch da? Ich bringe ihn zur U-Bahn. Geh von den Kacheln weg, ist doch total kalt. Mensch, Benz. Schlafsack, komm, Benz, mach über die Beine rüber. Du sagst ja gar nichts heute mehr. Flick. Pass mal auf, was ich für dich hab. Guck mal hier. 2 Dosen Bier. Na los, komm. Auf Astor. Komm, wir trinken einfach. Hast du? Benz. Hast du? Hast du? Hast du? Wir sind Läufer, Benz. Läufer brauchen einen Hund. Du brauchst einen neuen Hund. Hast du aber das Letzte, was ich hatte? Ich bin auch noch da. Und flieg. Scheiß auf Lotte. Ach, Lotte. Ich Idiot. War zu beschäftigt. Wann? Ich, Idiot, bin aufgewacht. Ein Sonntag war es. Ein Nachmittag. Da lag der Zettel. Lotte abgehauen nach Italien. Mit dem Typen. Und dem Kind. Dem Kind? Junge oder Mädchen? Ach, halt's Maul, verdammt! Verdammt! Verdammt. Hey, Benz, guck mal hier. Also, Stummel. Halbe Zigarette. Hm? Willst du? Ja. Astor war noch das Letzte. Astor war der Hund. Astor war der Hund von deinem meinem Kind. Astor ist tot. Ein Hörspiel der Autorin Eva Roth mit Ingolf Müller-Beck und Sebastian Kowski. Sowie Speedy, Salü und Grisou. Ton Paul Hauptmeier und Ludwig Müller. Regie Claire Dorweiler. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2015. Bauhaus FM. Neben dem Discounter steht Benz. Ein U-Bahn-Schläfer. Frei. Wir sind Läufer. Würden wir Fäden nachziehen? Wir hätten die Stadt im Netz. Wir sammeln. Essbares, was nicht vergammelt ist. Stummel, was zum Fertigrauchen. Münzen. Was zu saufen. Das kannst du nicht sammeln, Benz. Kaufen. Wir laufen. Ich mit Flick, du mit Astor. Wo ist Astor? Astor. Wo warst du überhaupt? Benz war 3 Wochen lang weg. Nicht an seinem Schlafplatz, nicht dort, wo er sammelt. Kein Astor da. Benz begrüßt Flick nicht. Nicht wie sonst. Steht nur da mit dem Bier in der Hand. Irgendwas ist. Deine Hose schlottert, Benz. Keine Zeit zum Essen. Und Astor? Astor ist. Astor. Verdammt. Wo bist du 3 Wochen lang gewesen? Musste Astor beim Sterben zusehen. Astor ist tot? Astor ist tot. Hat nicht mehr gefressen, nicht mehr gesoffen. Hab ihn gehalten, bis er kalt war. Wo? Bei den Schrebergärten. Mit Blick über die Stadt. Dann sagt Benz nichts mehr, stiert nur noch vor sich hin und schließt die Faust ums Bier. Benz. Benz, bist du noch da? Benz! Sie lehnen sich an die Kacheln, Flick an ihren Füßen, Benz Schlafsack über den Beinen. Benz sagt keinen Ton. Sie holen 2 Dosen Bier aus dem Rucksack. Auf Astor. Da lässt Benz plötzlich alles laufen, drückt sich Daumen und Zeigefinger in die Augen, keucht und stöhnt und tropft. Benz! Astor. Astor ist tot. Astor ist tot. Astor ist tot. Wir sind Läufer, Benz. Läufer brauchen einen Hund. Du brauchst einen Hund. Astor ist tot. Astor ist tot. Astor. Astor war das Letzte, das ich hatte. Ich bin auch noch da. Und Flick. Scheiß auf Lotte. Wer ist Lotte? Ich Idiot. War zu beschäftigt. Wann? Ich Idiot bin aufgewacht. Ein Sonntag war's. Ein Nachmittag. Da lag der Zettel, Lotte abgehauen nach Italien, mit dem Typen und dem Kind. Dem Kind. Junge oder Mädchen? Halt's Maul, verdammt. Verdammt. Verdammt. Astor war noch das Letzte. Astor war der Hund. Von deinem Kind. Astor ist tot. Ein Hörspiel von Eva Roth. Mit Konrad Beer, Samuel Döring und Anna Ponnert. Ton Anna Ponnert. Regie Christopher Marx. Eine Produktion des experimentellen Radios, Bauhaus Universität Weimar, 2015. Ja, ihr seid immer noch eingeschaltet bei der 48-Stunden-Sendung Bauhaus FM mit einer Hörspielsendung, nämlich mit Reality Check, einem Kurs, in dem mehrere Hörspiele aus wenigeren Texten entstanden. Also deswegen kam es jetzt gerade zu einer Doppelung. Wir hörten gerade zwei Versionen von dem Stück Astor ist tot von Eva Roth. Zum einen in einer Inszenierung von Claire Dorweiler und danach von Christopher Marx. Und beide sind jetzt noch im Studio hier zu Gast. Und ja, Christopher, was war denn, was würdest du sagen, was ist jetzt dein, der große Unterschied zwischen dem Stück von Claire? Claire hat, so glaube ich, das mehr versucht, den Inhalt wiederzugeben. Und ich habe versucht, eine interpretative Komponente hineinzubringen. Also warum hat Eva Roth das geschrieben? Mhm. Weil ich war bei auch der Produktion mit dem Studio dabei und daher weiß ich, dass der Text auch relativ seltsam schon in der Schriftform aufgeteilt ist. Also es gibt hier Passagen, wo zwei Sprecher vielleicht parallel sprechen sollen. Du hast das so interpretiert. Irgendwie kannst du noch was dazu sagen, was dir da wichtig war, das so eins zu eins zu übernehmen? Ich glaube, in dem Stück geht es viel um Wiederholungen, um Doppelungen und Doppelungen, die Rhythmen erschaffen. Und das geht vermutlich am besten mit Gemeinsamkeiten, also wenn das gemeinsam gesprochen wird und immer wieder wiederholt wird. Mhm. Und Claire, wie hast du das interpretiert in dem Text? Das Doppelsprechen? Das Doppeln? Ich habe halt sehr versucht, das eben nicht formal sprechen zu lassen, sondern mir zu überlegen, wie wäre das im Alltag? Also eigentlich genau in die andere Richtung, wie Christopher gearbeitet. Und mir überlegt, wie könnten diese Doppelungen einfach in einem Alltagsgespräch entstanden sein und das dann so umgesetzt. Ja, und die nächste Frage, die ich an euch hätte, wie eigentlich bei allen hier, warum habt ihr euch dieses Stück ausgesucht, beziehungsweise habt ihr euch es ausgesucht? Was hat euch daran angesprochen? Was war das Erste, wo ihr gesagt habt, ja, das nehme ich? Erzählt einfach mal ein bisschen, wir fangen an mit Claire. Eine schwierige Frage zu sein. Naja, also wie ich schon gesagt habe, bevor beide Stücke gespielt wurden, hat mich interessiert, diese Großstadtstimmung und das Obdachlose eigentlich auch untergehen in der Menschenmasse und in der Masse an Eindrücken und einfach aus diesem Fluss der Großstadt eine bestimmte Geschichte rauszugreifen und die ja da eigentlich den Fokus drauf zu setzen und zu zeigen, okay, das passiert einfach auf den Straßen in Großstädten. Das hat mich eigentlich am meisten interessiert. Mich persönlich hat der Abstraktionscharakter dieses Stückes sehr interessiert. Also genau diese Abstraktion, dass Dinge gleichzeitig geschehen, diese Sonderheit, wie der Text dargeboten war, genau. Gut, die nächste Frage, die jetzt für mich wäre, und zwar, wie seid ihr mit der Situation umgegangen, dass ihr das erste Mal, oder ich weiß nicht, hast du schon mal so etwas aufgenommen, so ein Hörspiel, hast du damit Vorerfahrungen? Hörspiel für sich habe ich noch nicht gemacht, nee, vorher immer nur Video und Film. Ah ja, und wie ihr dazu standet, dass ihr das jetzt machen müsst, wart ihr, fiel es euch leicht oder hattet ihr sofort Ideen oder sind die Ideen vielleicht erst im Arbeitsprozess entstanden? Claire, kannst du vielleicht was dazu sagen? Ja, also ich hatte schon vorher Ideen, also es war für mich halt neu, mich wirklich erstmal auf die Audioebene zu konzentrieren, weil ich habe immer erstmal Bilder im Kopf und das war für mich eigentlich die Herausforderung bei dem Kurs, dass ich gucken musste, okay, wie vermittelt sich das einfach wirklich nur übers Hören? Und ja, also es war was Neues. Es war teilweise, natürlich bin ich nicht ganz so geübt mit dem Schnittprogramm, aber dadurch, dass es halt doch ähnlich ist wie Videoschnitt, habe ich mich da relativ schnell reingefunden. Und ja, natürlich, also vorher hatte ich Ideen, aber während dem Prozess entstehen einfach auch nochmal ganz viele Ideen, sei es im Studio mit den Sprechern, was man da noch für Sprachhaltungen ausprobieren kann oder halt auch im Schnitt. Wenn ich merke, dass vielleicht die eine Idee dann doch nicht so gut funktioniert, dann probiere ich einfach was aus mit dem Material, was ich aufgenommen habe und gucke halt, ob das funktioniert oder nicht. Also es ist auch viel rumprobieren und Trial and Error. Also apropos Sprecher, du hattest Schauspieler oder waren das Laien? Nee, ich hatte Schauspieler hier vom DNT, also vom Theater Weimar. Das wäre vielleicht zum ersten Mal der Punkt, dem DNT zu danken für diese Kooperation. Ja, vielen also, Dank das ist hier an großartig dieser Stelle. Für die Hörspielmacher hier auf einen Pool von freiwilligen, sich opfernden Schauspielern zurückgreifen zu können, die hier das Projekt mit unterstützen mit ihren Stimmen. Weil natürlich finde ich auch den gewissen Reiz, dass man hier immer überlegen muss, wer spricht das? Ist das jetzt ein Student? Ist das ein Freund? Ist das ein Schauspieler? Das ist jedes Mal offen. Ich denke mal, für den Hörer dieser Sendung ist es ein bisschen schwierig, weil eine und dieselbe Stimme in der Absage vorkommt als Moderator oder im Hörspiel. Also jetzt haben wir, glaube ich, wenn man jetzt quer in die Sendung einsteigt, ist es schwer herauszufinden, bin ich jetzt im Hörspiel oder ist das schon eine Radiosendung? Ja, das stimmt. Gut, genau. Chris, wie ging es dir denn dabei? Auch für mich ist es mein erster Versuch, mein erstes Hörspiel. Und diesen ersten Versuch darf man gerne auch hören oder den soll man auch hören. Praktisch ein Experiment im experimentellen Radio. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt genug geplaudert über den toten Astor. Ja. Und gehen mal zur nächsten Musik, dessen Titel mir, ach doch hier, ja, ich kann nur sagen, jetzt Are You Hip to It? Das ist doch mal ein unpassender Titel jetzt nach den Stücken. Seid dabei bei ja. Are You Hip to It? Bis gleich. Are You Hip to It hieß dieser Song und der wurde in Anlehnung an das nun folgende Hörspiel gespielt, das da heißt Schön, ein Hörspiel von Alina Rohrer. Regie geführt hat Vivien Schütz, die ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Vivien, hallo. Hallo. Fass doch mal kurz zusammen worum es im Stück geht. Ja, also in dem Hörspiel geht es um ein Pärchen und die führen so einen ziemlich makabren bzw. aberwitzigen Dialog. Und zwar reden sie quasi über ihre Schönheitsideale und zwar über den idealen Frauenkörper. Und zwar kann er seiner Frau oder seiner Freundin sagen, was er so an ihr verändern würde. Also die gehen wirklich alle Körperteile durch. Und es bleibt eben auch quasi nicht bei dieser Praxis, sondern die legen dann auch noch Hand an. Gehen also nicht irgendwie zum Arzt, sondern denken sich, selbst ist der Mann. Interessant. Ich mag es nicht. Tut mir leid, wenn über den Bund die Hose oder die Unterwäsche die Haut überquillt. Schön. Ein Hörspiel von Nadina Rohrer. Ma, ma, ma, me, me. Schön. Schön. Schön. Ein Hörspiel von Alina Rohrer. Okay. Wo soll ich anfangen? Lass dir Zeit. Ich liebe lange Beine. Das ist doch ein Anfang. Und große Brüste. So, du denkst jetzt... Nein. Oh doch, du denkst jetzt... Wieso? Vielleicht finde ich das ja auch. Was ist mit den Haaren? Die sind mir eigentlich egal. Doch, lang vielleicht. Aber die Farbe, außer grau natürlich. Natürlich. Körper? Warte mal, ich war mit den Brüsten noch nicht fertig. Nicht teigig. Nicht so dünnhäutig, wo die Adern durchschimmern. Das erinnert an Schlachtfälle. Hm? Sorry. Das erinnert an Schlachtabfälle. Eigentlich lieber groß und dick. Ja, was? Groß und fest, okay. Also eigentlich lieber groß und fest. Ich weiß, das ist selten und... Was denn? Wie? Du machst das wieder mit den Augen. War das nicht in Ordnung? Nein, doch. Ich denke nur, dass wir hier jetzt nicht so einfach... Wieso? Aber du willst doch auch... Klar. Jetzt mach weiter. Ja. Also Brüste groß, fest, obwohl, also ich meine, mit groß meine ich nicht Medizinball, nicht mal Fußball, ich meine Milchwecken. Milchwecken. Milchwecken sind nicht groß. Ja, stimmt. Vielleicht habe ich eher an die Konsistenz gedacht. Warm, weich, duftend, der Widerstand der vielen Gärungsbläschen beim Eindrücken. Nee, warte mal, das war komisch. Tut mir leid. Vielleicht habe ich eher an die Konsistenz gedacht. Warm, weich, duftend. Der Widerstand der vielen Gärungsbläschen beim Eindrücken. Verstehe. Ja, und im Gesicht, da achte ich nur auf Lippen und Nase und reine Haut. Aber wenn die Augen, Nase, Lippen ansprechend sind, dann sind ein paar kleine Pickel... Nein, wir machen es richtig oder gar nicht. Reine Haut, sagst du. Rein. Und die Farbe? Was? Wofür hältst du mich? Der Augen. Ach, braune, so wie deine, ist ganz gut, denke ich. Meine Augen sind grün. Ach ja. Grüne, so wie deine, sind ganz gut, denke ich. Und weiter? Warte mal, sprechen wir jetzt über Bauch, Hüfte und Po? Ja. Sprechen wir über Bauch, Hüfte und Po. Weißt du, ich mag das nicht. Tut mir leid, wenn über den Bund die Hose oder die Unterwäsche die Haut so überquillt. Schon so ein klein wenig, das macht mich richtig... Ich denke immer, nimm ab oder kauf dir Kleider in deiner Größe, du... Ist doch unmöglich, oder? Also ich mag das nicht. Tut mir leid, wenn über den Bund... die Hose oder die Unterwäsche die Haut so überquillt. Ich denke dann immer, nimm ab oder kauf dir Kleider in deiner Größe, du... Muss doch echt nicht sein, oder? Ich denke schon. Fangen wir an? Ja. Willst du dazu Musik hören? Es geht schon. Fang an. Kannst du dich ausziehen, bitte? Lass das lieber mit dem Bitte, ja? Das passt nicht. Okay, tut mir leid. Zieh dich am besten aus und leg dich hin. Es geht dann einfacher. Ich fange mit den Beinen an. Ist das so gut für dich? Einfach nicken. Okay. Warte, wozu brauchst du den Hammer? Ich... Also ich habe... Es ist... Muss ich das jetzt wirklich erklären? Also ich dachte, ich breche die Knochen der Schienbeine erstmal mittig. Dann komme ich mit der Säge besser durch den Rest. Es ruckelt dann nicht so, okay? Okay. Okay, halt still. Du schau mal bitte woanders hin, nicht mehr ins Gesicht, da rüber irgendwo, genau. Okay, halt still. Warte, und dann? Dann stecke ich dir die Knochen wieder zusammen. Zwei lange Schrauben. Solche. Aber nicht ganz zusammen wieder. Etwas Abstand dazwischen, damit... Damit die Beine länger und so, schon klar, aber beide gleich, in Ordnung? Sicher, ich versuche es. Ach Mann, klar meine ich. Klar, ich versuche es. Ja, jetzt warte mal, macht das überhaupt Sinn? Ich meine, rosten die nicht? Hey, die Schrauben, rosten die nicht? Ich meine wegen... Ich weiß nicht. Ist doch Stahl, aber vielleicht... Vielleicht. Ja, was sollen wir denn sonst nehmen? Wieso bist du jetzt so genervt? Oh mein Gott, dann mach halt einen Vorschlag. Porzellan. Porzellan wäre eigentlich logischer, das rostet nicht. Ja, warum nicht gleich Elfenbein oder Ebenholz, Gold, Saphir, Perlen? Porzellan, das hält doch nicht. Hält das? Es rostet nicht, aber... Aber wir nehmen jetzt, wie gehabt, normale Schrauben, okay? Nochmal. So. Warte, und dann? Dann stecke ich dir die Knochen wieder zusammen. Zwei lange Schrauben. Solche. Aber natürlich nicht ganz zusammen wieder. Etwas Abstand dazwischen, damit... Damit die Beine länger und so, schon klar. Aber beide gleich, in Ordnung? Klar, ich versuche es. Ich brauche das Messer. Hier. Danke. Dann bleibst du? Was? Was hast du gesagt? Ich meine, dann bleibst du, wenn ich schön bin? Warte, lass mich machen. Nee, es war doch gut. So, und das Ganze jetzt bitte nochmal in einem Rutsch, ohne Patzer und Gequatsche. Na? Und bitte. Schön. Ein Hörspiel von Alina Rohrer mit Katharina Hackhausen und Marc Pohl. Ton Ludwig Müller. Regie Vivien Schütz. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2015. Eine junge Frau im schwarzen Kostüm und weißer Bluse öffnet die Tür. Bauhaus FM. Willkommen zurück zur Sendung Reality Check. Für diejenigen, die neu eingeschaltet haben, wir sind die Gruppe von Studenten, die im Rahmen eines Hörspielwettbewerbs Hörspielskripte zugeschickt bekommen haben und diese im Rahmen eines Kurses eben bearbeitet haben. Hier im Studio haben wir jetzt Vivien Schütz von dem gerade, die Regisseurin von dem gerade eben gespielten Hörspiel Schön. Vivien, ich habe ein paar kleine Fragen an dich zu dem Stück, zu dem Text. Und zwar, was mir besonders aufgefallen ist, es ist ja nicht nur ein Bruch in diesem Stück. Also zuerst wird man eben eingeleitet, man denkt, es geht um bestimmte Schönheitsideale und dann kommt auf einmal dieses Thema der Schönheitsoperation dazu. Allein das ist ja schon mal eine Wendung in dem Stück. Und dann hast du noch eine zweite Ebene eingeführt. Willst du dazu mal was erzählen? Ja, klar. Und zwar habe ich mir eben gedacht, dass ich das Ganze so als Probe inszeniere, also wirklich als Hörspielprobe. Ganz am Anfang wollte ich das erst wirklich 1:1 übernehmen und trocken inszenieren. Dann dachte ich mir aber, nee, dann mache ich mir das irgendwie zu einfach. Jetzt habe ich mal die Gelegenheit, so wirklich hier mal was zu inszenieren. Und mir ist auch, als ich dieses Stück einfach 50.000 Mal gelesen habe, auch aufgefallen, dass es so ein paar Passagen gab, die haben irgendwie nicht so richtig reingepasst. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, dass die Person, also Mann und Frau, dass die irgendwie aus ihrer Rolle rausfallen, dass es nicht so zu den Charakterzügen passt, die sie sonst im Stück haben. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie diese Idee, Mensch, irgendwie hört sich das an wie so eine Probe. Ja. Ja, ich finde, das funktioniert auch sehr gut in diesem Stück. Wie, mit welchen Schauspielern hast du mit Schauspielern gearbeitet oder mit Laien? Genau, es waren Schauspieler. Marc Pohl, der war auch gerade im Tatort zu sehen. Und Katharina Hackhausen, die auch am DNT sonst immer arbeitet, aber die war auch schon im Fernsehen zu sehen. Und beide haben auch schon Hörspielerfahrung und hatten auch total Lust drauf. Ah ja, und somit ging das wahrscheinlich in der Produktion ganz gut. Auch du, hast du damit Erfahrung mit Hörspielen und so weiter? Nee, das war mein erstes Hörspiel, aber ich habe davor schon beim Radio gearbeitet. Das heißt, ich wusste schon ungefähr, wie es so läuft mit dem Schnitt, obwohl ich mich hier auch erstmal an das neue Schnittprogramm gewöhnen musste und auch ein bisschen gekämpft habe, wenn sich dann da irgendwelche Sachen verschoben haben und es ja dann nicht so war, wie ich das wollte und ich nochmal von vorne anfangen durfte. Aber am Ende hat es ja funktioniert. Das ist im Endeffekt auch nicht schlimm, weil ein Kampf ist das vom ersten Hörspiel bis zum letzten Hörspiel. Das ist ja auch das Schöne daran. Ne? Vivien, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, Also der Text, der ist ja sehr kritisch eigentlich angelegt, also dieser Wahn um Schönheitsideale, Abnehmen und so weiter. Und eben, dass es das auch in zwischenmenschliche Beziehungen einfach so eingreifen kann. Und am Anfang fand ich es ein bisschen, ich musste mich daran gewöhnen, dass deine Auseinandersetzung mit dem Text nicht ganz so kritisch war, wie man es eigentlich vermuten würde. Weil es hat ja schon Explosivität irgendwie, ne, das Thema. Aber dann im Endeffekt fand ich es ganz gut, dass du es halt in so einen Dialog, in so ein Gespräch zwischen zwei Partnern einfach verpackt hast, die das halt einfach schon als normal akzeptiert haben, ja. Das ist ja auch quasi das Absurde, dass sie einfach das als etwas Normales empfinden, dass sie an ihrem Körper rumdoktern können, als würde es keiner... Obwohl es eigentlich total gestört ist. Ja. Was mich noch interessiert, was meinst du denn mit, dass es alles nur eine Probe ist? Für was denn? Also eben eine Probe für dann ein fertiges Hörspiel am Ende. Also ich hatte halt das Gefühl, also erstmal ist ja das so ein ziemlich künstliches Gespräch, hatte ich das Gefühl. Und ich habe es ja auch sehr, also sie haben es ja auch sehr trocken gesprochen. Genau, und es fühlte sich halt für mich so an, als würden sie manchmal bei einigen Stellen eben nicht in ihrer Rolle so richtig bleiben. Und das waren halt die Elemente, wo sie dann selbst quasi als Schauspieler dann gesprochen haben, weil sie dann irgendwie einen Hänger hatten. Genau. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Anna, hast du noch eine Frage? Nein, danke. Genau, dann hören wir jetzt in den nächsten Song. Digga, digga, du. Du bist schön. Du bist schön. Schau in dein Inneres. Du. In deinen Augen glitzert das Feuer der Dämonen. Du. Die neue Bluse steht dir. Schön. Alles in Apricot. Alles in Apricot. Das ist deine Farbe. Oh, wie wunderbar. Du bist schön. Atmo Hotel. Hotelflure sind niemals unverfänglich. Sobald die vielen Lichter der Reihe nach aufflackern, beginnt es. Meine Wanderung mit schwarzen Lacklederschuhen. Hinter dem Rücken fährt der Fahrstuhl wieder runter. Über schweigenden Teppichen klappen die Beine langsam auf und zu. Ich will rasch wegschweben, doch die Türen verraten mir alles. Aber was ist denn das mit der Hose? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Hättest du doch was gesagt! Oh. Atmo U-Bahn oder Straßenbahn. Jemand steigt ein. Hinsetzen. Ich gehe mindestens dreimal in der Woche auf den Crosstrainer. Einmal die Woche tanzen, einmal im Monat schwimmen und täglich muss ich mit dem Hund raus. Das hält fit. Und fit muss man sein heutzutage. Entschuldigung, ich muss mich mal umdrehen. Hallo? Was machen Sie da eigentlich ständig für ein Geräusch? Na, das mit der Nase, meine ich. Das ist ja schon irgendwie unappetitlich. Wenn Sie das sein lassen könnten, ja? Trachealtubus? Keine Ahnung, was das ist. Lassen Sie es einfach, ja? Natürlich. Sie können sich gern auch wegsetzen. Kein Problem. Musik! Auf, auf! Jetzt schnell auf den Crosstrainer. Die Jogging-Schuhe an. Wir sehen uns um 18 Uhr. Zum Salateisen. Ja, also ich suche eine Partnerin, auf die ich mich einstellen kann. Eigentlich gar nichts Besonderes. Hauptsache schön. Also gern mit weiblichen Formen. Ach ja, und sie sollte kochen können. Meine Mutter hat immer sehr gute Hausmannskost gekocht. Ja. Und ein bisschen Toleranz in Bezug auf Fußball und wegen stinkender Socken gehört ja eigentlich auch dazu. Und wenn ich darüber nachdenke, möchte ich noch hinzufügen, dass ich brauche mehr Eiweiß. 1, 2, 3 und drehen, drehen, drehen, drehen, drehen. Atmo Waschanlage. Immer wenn ich durch die Waschanlage fahre, muss ich an die Zeit im Bauch der Mutter denken. Da draußen dieses Rauschen und um mich herum nur das warme Fruchtwasser. 37 Grad Celsius Körperkerntemperatur. Wellnessbereich. Und den Nacken massiert das Herzklopfen. Bum bum. Bum bum. Sinuskurve. Dann runter, einmal Luft holen und dann Bum, bum. Bum, bum. 9 Monate dieses Rauschen. Mutter summt ein Lied. Sie geht im Kaufhaus herum ein Lätzchen kaufen. Blau oder rosa? Damals wusste man noch nichts Genaueres. Hauptsache, es ist gesund. Einwandfrei. Und kommt mit dem Knopf im Ohr auf die Welt. Qualitätsversiegelt von Firma Steif. Achtung! Das Tor geht auf, die grüne Lampe ist an. Motor anlassen und durch. Spot an. Und dann dieser Kreißsaal mit den ganzen grünen Leuten. Mama! Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat, Salat. In deiner Position musst du Walzer tanzen können, Langusten kosten, Garnelen schälen. Schnecken essen. Wie geht? Schau in dein Inneres. Ich sage Salat. Salat, Salat und mehr nicht. Ist schön. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Entschuldigung, Sie treten mir die ganze Zeit auf die Füße. Ja, natürlich bin ich sicher. Ich habe die Füße nicht dorthin gestellt. Nein, Sie sind draufgetreten. Ja, die ganze Zeit. Das macht Sie übrigens sehr sympathisch. Schau in dein Inneres. Warum muss ich eigentlich Walzer tanzen? Kann mir das jemand mal erklären? Schlafe, mein Kindchen, schlaf ein. Morgen wird alles gut sein. Rund 70% der blauäugigen Männer sind blond. 64% der braunäugigen Männer sind braunhaarig. Schwarzhaarige sind beruflich erfolgreicher und Blonde sind gesellig, aber nehmen es nicht so genau. Fast 60% der Menschen leiden unter Flugangst. 10% glauben an den Weltuntergang. 42% der Jugendlichen trinken Alkohol, aber jeder Vierte trinkt insgesamt zu wenig. Herzlich willkommen bei unserem Quiz. Es stehen Ihnen 4 Antworten zur Verfügung. Ist es A, das Ei, oder B, das Leben, oder C, mehr als die Oberfläche zeigt, oder D, oh mein Gott, das ist aber eine schwere Frage. Ich glaube, ich rufe jemanden an. Hallo? Herzlich willkommen. Bitte helfen Sie bei folgender Frage. Bitte? Hallo. Wenn der Tod die Antwort ist, was ist dann die Frage? Du bist schön. Ein Hörspiel von Annette Butzmann. Mit Sebastian Kowski und Sophie Melbinger. Realisation und Klanggestaltung Paul Hauptmeier. Eine Produktion des Experimentellen Radios, Weimar 2015. Man bewegte sich nicht zur. Man tanzte in der Musik. Sie war das Element, in dem man aufging. Niemand schielte nach den Gesten oder Schritten anderer. Oder wartete, bis ein Stück anfing oder ausklang. Manche tanzten auch nur mal so. Ein paar Schritte bis zum Klo. Bauhaus FM. Ja, Bauhaus FM mit der 48-Stunden-Sendung und wir sind jetzt ja noch nicht ganz in der Hälfte der 48 Stunden. Hier ist die Sendung Reality Check mit Hörspielen aus einem studentischen Fach, die hier gespielt werden. Genau, also ihr hört Bauhaus FM, wenn es euch vielleicht zu sehr rauscht auf 106.6, dann könnt ihr auch diese Sendung verfolgen im Livestream unter bauhaus.fm im Internet. Genau, ihr hörtet gerade von Paul Hauptmeier die Inszenierung dieses Stücks Du bist schön. Und ich finde hier sehr beachtlich, oder man hört, dass, glaube ich, der Paul aus der Ecke kommt, aus der Musikecke kommt, sehr, sehr präzise Sounddesign zu dem Stück gemacht hat. Und der hat uns schon ein anderes Stück vorgestellt, was ähnlich intensiv auch vom Geräusch ist. Und glaube ich, hier trifft sich das sehr gut, halt wirklich ein sehr präziser Umgang mit Sound und dann nochmal das Können der Schauspieler dazu. Also ich glaube, hier gewinnt das Stück eindeutig, dass es nicht wir waren, die es eingesprochen haben bei der Inszenierung. Genau. Wie geht's weiter? Es geht weiter mit wieder einem Hörspielpärchen, nämlich diesmal Fundworte vermessen verbunden. Die erste Version hören wir von Konrad Behr, der heute auch mit uns ein Co-Moderator sein darf. Und die zweite Version wäre von Mara May. Wir fangen mit der ersten an. Viel Spaß bei Fundworte. Der Fundworte. Vermessen verbunden. Hier drin war das auch. Aber das war mehr drin in dem Haus. Dresden, Heizkraftwerk Mitte. Im Leitungstrennergang bei Treppe 66, einem verschwiegenen Ort voller Staunen und milchigem Licht, wartet schon lange ein Vermessungspunkt auf Erlösung. Also wir haben immer geguckt, wo kriegen wir jetzt einen Schlüssel her. Und dann haben sie immer gesagt, passt auf, dass er nirgendwo runterfällt oder reinfällt. Und dann haben wir das gemacht. Im Leitungstrennergang bei Treppe 66, einem verschwiegenen Ort voller Staunen und milchigem Licht, wartet schon lange ein Vermessungspunkt auf Erlösung. Wir sind dann auch immer so stehen geblieben und haben... Ein Vermessungspunkt? Das ist ein bestimmter Punkt, wo Vermessungen durchgeführt werden und wo man dann sagt, dass es an der und der Stelle ist, dass... Und von dort aus werden dann wieder andere Punkte eingestellt, dass man einen konkreten Punkt hat. Weil das ist ja so eine Welt, die wir so nicht kennen, also womit man sich nicht unbedingt beschäftigt. Ganz langsam, unmerklich, fast verliert er seine Kontur, wird blasser und Franz gar am Bogen, der ihn bezeichnet. Und wie geduldig er schweigt. Die Schaltworte, das ist der Ort, wo die gesamte Schaltung des Kraftwerks oder des Betriebes auf einer langen Wand angebracht ist. Und das sind die ganzen, sind die Betreiber, die dort also die Zuschalten, Abschalten versuchen, die kennen. Kontrollieren, was läuft, wo was läuft, wo Störungen sind. Und dann entsprechend schreiben. Also, wir sind, das stand ja alles offen. Wenn man sich vorstellt, was könnte hier passieren? Hier tanzen Leute. Aus welchem Grund auch immer, die tanzen hier durch die Hallen. Nur die rostige Schaltwarte neigt sich ihm zu und singt im Duett mit der Erdschlussdrossel ein sphärisches Lied zum Sternpunkt des Netzes. Hier, das scheint schon fertig zu sein. Die haben hier die Erdschlussdrossel. Also es gibt ja Worte, wo man einfach nur lachen muss. Man weiß nicht, was die bedeuten. Erdschlussdrossel. Das ist so ein Wort aus der... Das ist eine Induktivität, die eingebaut ist. Und gegenüber der Erde. Da stehen eben Poeten davor und lachen sich kaputt. Die wollen es ja gar nicht wissen. Ne? Nee, eine Drossel ist eine Spule. Das ist eine Spule, eine Drossel. Von erotischen Elektroden. Dann haben wir so Kostüme auch mitgenommen und irgendwelche Sachen. Eine Elektrode ist praktisch eine Kontaktstelle, kann das sein, wo man Kontakt hat, wo man was zuschalten will. Sinnlich leuchten, Kupfer treten und milden Gleichrichtern. Ich liebe es ja, so Wörter sammeln. Ein Gleichrichter, das ist ein Bauteil, mit dem man aus Wechselstrom Gleichstrom machen kann. Von erotischen Elektroden, sinnlich leuchtenden Kupferdrähten und milden Gleichrichtern. Gleichstrom brauche und ich habe Wechselstrom zur Verfügung von irgendwas. Meinetwegen zum Batterienladen brauche ich ja Gleichstrom. Doch der Vermessungspunkt schweigt. Manchmal leuchtet er müde hinüber zur Schaltanlage. Schaltanlage. Das ist ein Riesen, die gesamte Anlage, mit der ich das Ganze wegschalten kann, zuschalten kann, an der Leitung draufschalten, weg. Und dann auch Freunde, die auch keine Ahnung hatten, was wir eigentlich machen wollen und sind da reingegangen und haben ja geguckt. Doch, die zwinkert nur spöttisch. Ohne zu wissen, was dann am Ende draus wird, ne? Sie liebt allein ein flurbedingtes Hebezeug. Nochmal? Ein flurbedingtes Hebezeug mit scharlachrotem Kraftstromknopf. Flurbedingtes Hebezeug? Ein Hebezeug, nur das ist ein Kran, wo man was hochheben kann. Weiß ich nicht. Sie liebt allein ein flurbedingtes Hebezeug mit scharlachrotem Kraftstromknopf. Da ist keine Verbindungsleitung mehr zum Vermessungspunkt. Ja, es war wirklich ohne Plan, um zu gucken, was wird draus. So haben wir die Orte aufgesucht. Da ist keine Verbindungsleitung mehr zum Vermessungspunkt. Ja, das ist eine Leitung, wo ich irgendwas verbinden will damit. Weil nichts passiert ist. Es ist ja nichts passiert. Das ist hier durch 100.000 Handy gegangen. Und dann haben wir gesagt, wir besetzen die Orte mit Fantasie und Poesie. Er wird verschwinden, ohne 11. Reserve. Eine 11. Reserve. Die 11. Reserve, das möchte ich auch wissen, was das ist. Eine Reserve kann sein, wenn irgendwas letzt zusammengebrochen ist, dass man dann eine Reserveschaltung macht, um dann wieder den Strom über eine andere Leitung vielleicht zuzuschalten. Nicht die erste, zweite, dritte, sondern die 11. Genau, die in Reserve liegt, die man also im Havariefall vielleicht benutzt. Da ist keine Verbindungsleitung mehr zum Vermessungspunkt. Er wird verschwinden. Ohne 11. Reserve. Und keiner schlägt Alarm. Hä? Wie sind wir? Sind wir schon wieder hier? Wir waren gerade von diesem Häuschen. Ich drücke jetzt mal Stopp. Ja. Fundworte. Vermessen verbunden. Von Undine Materni. Mit Undine Materni, Janine Müller und Eckhard Beer. Realisation und Regie Konrad Beer. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2015. Es funkt in die Stille. Bauhaus FM. Ja. Fundworte. Vermessen, verbunden. Im Leitungstrennergang bei Treppe 66, einem verschwiegenen Ort, voller Staunen und milchigem Licht, wartet schon lange ein Vermessungspunkt auf Erlösung. Er wartet schon so lange. Wohin führt Treppe 66? Er wartet schon so lange. Ganz langsam, unmerklich fast, verliert er seine Kontur. Unbemerkt. Wird blasser und franzt gar am Bogen, der ihn bezeichnet. Und wie geduldig er schweigt. Und wie geduldig er schweigt. Nur die Schaltwarte. Sie singt in Duett. Neigt sich ihm zu und singt ein sphärisches Lied zum Sternpunkt des Netzes von erotischen Elektroden, sinnlich leuchtenden Kupferdrähten und milden Gleichrichtern. Von sinnlich leuchtenden Kupferdrähten. Sinnlich. Leuchtende Punkte und milden Gleichrichtern. Wie geht sinnlich leuchten? Erotisch. Erotisch. Leuchtende Punkte. Mild. Aha. Ja. Oh. Staunend. Oh. Ja. Doch der Vermessungspunkt schweigt. Manchmal leuchtet er müde hinüber zur Schaltanlage. Sie zwinkert nur spöttisch. Sie liebt allein. Ein flurbedingtes Hebezeug. Sie liebt allein ein flurbedingtes Hebezeug. Scharlachrot. Warum Zeug heben? Niemand braucht Zeug zum Heben. Mit scharlachrotem Kraftstromknopf. Sie liebt allein. Scharlachrot. Sie allein. Wo liegt die Attraktivität eines Knopfes? Er wird blass. Sie scharlachrot wird blass. Verliert er seine Kontur? Er wird blass. Kann ein Vermessungspunkt blass werden? Wie blass er ist. Sie liebt allein. Wie geht allein lieben? Erlösung. Da ist keine Verbindungsleitung mehr zum Vermessungspunkt. Er wird verschwinden, ohne 11. Reserve. Und niemand schlägt Alarm. Vermessen? Er wird verschwinden. Verbindung. Verloren. Keine. Er wird verschwinden. Er wird verschwinden. Und niemand schlägt Alarm. Er verschwindet. Fundworte. Vermessen, verbunden. Dresden, Heizkraftwerk Mitte. Ein Hörspiel von Undine Materni. Mit Ingolf Müller-Beck und Sophie Melbinger. Wohin verschwinden? Musik Max Köhler und Rama Bilewski. Wohin für diese Treppe 66? Ton Christopher Marx und Paul Hauptmeier. Ist es angenehm, vermessen zu werden? Was ist so attraktiv an Scharlachrot? Regie Mara May. Und wie geht sinnlich leuchten? Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2015. Willkommen zurück zur 48-Stunden-Sendung. Jetzt haben wir auch die zwei Regisseure unserer Hörspiele, die wir gerade gehört haben, Fundworte, Vermessen, verbunden im Studio. Genau, ein Hörspiel von Undine Materni, ihr beide bei uns jetzt hier zu Gast. Zwei Hörspiele, die sich irgendwie ähneln, nein, nicht ähneln, aber die eine ähnliche Atmosphäre mit sich bringen, aber trotzdem vollkommen unterschiedlich sind. Mara, wie hast du dich an den Text angenähert? Wie ging das los? Was waren deine Assoziationen beim ersten Lesen? Also, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich ihn absolut nicht verstanden, bin über alle möglichen Wörter gestolpert, immer wieder hängen geblieben und habe mir gedacht, was heißt das eigentlich? Habe mir ihn mehrmals durchgelesen und irgendwie war ich auch fasziniert von diesem seltsamen Text, der sich für mich irgendwie nicht gleich erschlossen hat, wo der eigentlich hinführen soll. Aber war es der Text, den du dir selber aussuchen konntest oder der dir zugeteilt wurde? Genau, also ich habe ihn mir selber ausgesucht, weil ich dann gemerkt habe, dass dieses Merkwürdige im Text mich irgendwie reizt, es mal auszuprobieren und zu gucken, was hole ich da raus, was kann das für mich bedeuten und was kann ich damit machen. Und ich habe von der Textform irgendwie gleich gedacht, das soll musikalisch werden und ich möchte da irgendwie mit Musik, also mit unterschiedlichen Motiven arbeiten, weil der Text sehr knapp und rhythmisch geschrieben ist, meiner Meinung nach, oder so habe ich ihn gleich für mich verstanden. Was dir auch vollkommen gelungen ist. Ich habe den Eindruck, dass dir, dass du in so eine recht trockene Materie dann da fast schon Poesie gemacht hast, daraus gemacht hast, eben mit den Hilfsmitteln der Musik, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Ja, also für mich war es irgendwie auch so, dass die Musik hat sich so herausgestellt, dass die Musik irgendwie zu mir kam. Also ich habe mit einem Freund von mir über den Text gesprochen, ihm den Text gezeigt und er hat mir einen Vorschlag gemacht von seiner Musik, was ihn irgendwie an diesen einsamen, traurigen Vermessungspunkt erinnert. Und daraus habe ich einen Ausschnitt gefunden, der für mich irgendwie genauso passte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich als zweites halt noch ein musikalisches Motiv gesucht für die Schaltwarte. Und das sollte ganz anders sein. Also ich habe sowieso in dem Stück, vielleicht Konrad geht es dir auch so, das Gefühl gehabt, dass es da voller Widersprüche nur so wimmelt. Also es geht um Elektrizität, um maschinelle Abläufe und um Techniken und gleichzeitig um Liebe und Sehnsucht und Einsamkeit. Und dieser Text kann irgendwie auch verstanden werden als eine Art vielleicht Abschiedsbrief oder vielleicht schwingt da auch so eine gewisse Todessehnsucht mit. Und ja, diesen ganzen Widerspruch, habe ich gedacht, könnte ich mit der Musik vielleicht noch weiterarbeiten. Also, dass der Widerspruch auch noch mehr zu hören ist als nur in den Worten. Aber Konrad, vielleicht ging dir das ja auch so, dass du den Eindruck hattest bei dem Text, dass er sehr widersprüchlich in sich ist? Oder wie war's bei dir? Natürlich sehr befangen, weil ich mit der Autorin selber unterwegs war und durch das Gespräch gelernt habe, dass es auch durchaus ein sehr humorvoller Ansatz ist an dem ganzen Vorgehen, wie sie das Stück entwickelt hat. Und davon kann ich mich jetzt nicht mehr trennen. Ich glaube, das ist schon mit einem starken Augenzwinkern gemacht, auf diesen Kontrast hinzuweisen zwischen diesen technischen Begriffen, die man im völlig neuen Kontext zusammenwürfelt. Und natürlich entsteht eine hohe Dramatik mit einer Liebesgeschichte halt, also auf jeden Fall. Konrad, du hast es ja gerade selber schon kurz erwähnt. Ich konkretisiere es nochmal. Du hast zwei Ebenen mit reingebracht. Bitte konkretisieren Sie mich. Du hast zwei Ebenen mit reingebracht, die außerhalb des Textes, also die eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Text zu tun haben. Und zwar einmal hast du dich mit der Autorin getroffen und du hast deinen Vater als großen Erklärer der unverständlichsten Begriffe mit eingearbeitet. Wie kamst du auf die Idee, ist natürlich naheliegend, aber die Autorin zu treffen und zu interviewen und es auch letztendlich mit ins Hörspiel einzubinden? So naheliegend, jemanden die technischen Begriffe erklären zu lassen, war es für mich nie, weil ich lustigerweise ist die Autorin, also die Undine, mit der ich mich getroffen habe, auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn wir einen wirklichen Techniker endlich mal fragen, was diese Begriffe wirklich bedeuten. Und das fand ich witzig, auch die Idee, und habe das damit realisiert. Also nochmal vielen Dank. Undine hört vielleicht sogar zu jetzt irgendwie. Ich habe ihr natürlich auch geschrieben. Hallo, ist auch, Undine. Es ist auch eine schöne Erfahrung, halt irgendwie zum Autoren dann selber in Kontakt zu treten. Und ich bin eben für das Stück mit ihr, man hat es ja gehört, in der Untertitel dieses Stücks ist auch Heizkraftwerk Mitte. Also das ist ein tatsächlich vorhandener Ort in Dresden. Das ist ein ehemaliges Heizkraftwerk, was lange leer stand. Und das Gedicht beschreibt eben ein bisschen die Stimmung oder ein Kunstprojekt, was in diesen Ruinen dieses Heizkraftwerks stattgefunden hat. Und jetzt, ich bin dann eben im Januar mit ihr auf dem Gelände gewesen, was jetzt aber ganz großartig umgebaut wird, so im Theater. Und wie man hört, war sie selber überrascht, was dort alles passiert. Da zieht die Musikhochschule ein und alles Mögliche passiert da. Wir hatten halt so ein überraschendes Element. Und ja, und mein Vater, das ist halt die Frage, ob das die Erklärung der Begriffe so gelungen ist. Naja, aber was hat ihn denn zu diesem kompetenten Ansprechpartner gemacht? Mein Vater ist Elektrotechniker, also der hat an der Schule gelehrt. Also, aber jetzt nicht Starkstromtechnik, glaube ich, sondern eher Elektrotechnik im Grundlagenbereich. Deswegen gerade die Reserve 22, 11. Welche Reserve? Die 11. Reserve. Das sind natürlich auch Begriffe, die, keine Ahnung, was das bedeutet halt irgendwie. Möchtest du den auch noch grüßen? Natürlich grüße ich meine Eltern zu Hause. Ich meine, der hat das ja unglaublich aufgewertet. Ne? Der hat da ja eine Ebene reingebracht, die ist nicht so selbstverständlich. Ich finde die Ebene super, weil es geht ja darum, Begriffe zu erklären. Und dadurch, dass dein Vater eben nicht professionell ist, hat er auch diesen wunderschönen, wie soll ich das beschreiben, bitte, nuschelten, mein Vater nicht professionell. Nuschelten Singsang, der die manche Dinge sogar noch unverständlicher macht, dadurch, dass er sie erklärt. Und das finde ich so reizvoll und das passt super rein in dieses Geflecht aus den verschiedenen Aufnahmen. Das ist mein Vater mal wirklich der Erklärbär gewesen. Ja, zwei sehr schöne Arbeiten, zwei sehr schöne Arbeiten. Vielen Dank, dass ihr Vielen da Dank, wart. Vielen Dank, Mara und Konrad. I'm crazy about my baby. Heißt das Lied jetzt. Das jetzt kommt. Ja. Los geht's. I'm crazy about my baby. My baby is crazy about me. Here it is, babes. The license number is 94136. John, wach auf. Wir sollen. Das Spiel hat nichts begonnen. Ja, genau das. 48 Stunden Bauhaus FM. Vom 2. bis zum 4. Februar. Jetzt frisch auf Bestellung für Sie zubereitet. Nur bei Burger King. Bitte keine heiße Asche einfüllen. Einen Aufkleber auf jeder Urne. In 4 Doppelwopper-Verpackungen. Was, die Aschen von einem verbrannten Menschen. Kremiert werden muss, gespart werden auch. Aber too poor to die gilt bei uns nicht. Das Begräbnis dritter Klasse ist abgeschafft, Armengräber A. Schaut's her, der QR-Code kommt auf den Deckel und dann aufs Klingeltableau. Klingeln? Für was? Totenruhe. Also, ich sag immer, es gibt noch die Totenruhe. Und die muss jeder akzeptieren. Die Mittagsruhe ist auch schon längst ausgestorben. Aber klingeln, für was? Kann man das jetzt einmal wer erklären? Upsale, da ist ein Knochele vom Band gesprungen. Wo gehört denn das jetzt hin? Passen's auf, das gehört der Heder, nicht dem Heinz Hieler. Gleicher Nachname. Sind beide am selben Tag gestorben. Vielleicht ein Unfall, oder? Ach so, dann ist eh wurscht. Die waren doch wohl verheiratet oder Geschwister, also... Pfui-Teufel, boah, mit dem Knochen von meinem Mann. Mich hat ihn nicht in einer Urne krümmeln, ich... Bocken's schon ein, das gibt's uns da Stau, den können wir gerade gar nicht gebrauchen. Also gehen wir. Immer auf 4 Wopperschachteln verteilen und dann das Set einschwarzen. In Folie, bis zum Friedhof. Frischhaltefolie? Ach was, Frischhaltefolie. Da braucht doch nichts frisch bleiben, nur zusammenhalten muss. Mit Aufkleber, Namen, QR-Code und Anschrift. Die letzte Anschrift ist dann eh die Friedhofsnummer. Ist ganz einfach. QR-Code? Was ist denn das? Für was soll das gut sein? Den gibst du in dein Smartphone ein, wenn du wissen willst, wer da gestorben ist, wann und so. Auf dem Schild hinter der Klingel steht nur der Name. Du drückst drauf, der Name leuchtet auf und unten das 35x40cm große Rechteck, wo die Schachteln vergraben sind, A. Und das Beste, die ersten 30 Sekunden vom Lieblingslied des Verstorbenen werden angespült. Gestört. Echt gestört. Ich finde das pervers. Also echt ganz schön abartig. Da kommt wieder was, also einpacken. Fürs Umatratschen wird's nicht gezahlt. Das reicht nicht für 4. Bist du deppert? Das war ja nur ein Putzerl. Da gibt's natürlich nur eine Schachtel. Warum schaut kein Schwein auf die Anzeigetafel vor dem Einschachteln? Das hat doch noch gar kein Lieblingslied gehabt. Dann gibt's das, was den Eltern gefallen hat. Oder ein Wiegenlied. Ich fasse das echt nicht. Was willst du denn? Ist ja eh tröstlich. Vollidiot! Häng dir doch auf, du bist echt steppert. Das wird euch wieder vom Lohn abgezogen. Schon das vierte Mal die Woche. Umsonst kriegen wir die Dinger auch nicht. Nachhaltigkeit gibt's nicht zum Nulltarif. Ja, das spart ihnen die Müllabfuhr und ich mein, der Burger King, der kann auch froh sein. Ist er auch, aber umsonst ist nur der Tod. Ja schon, aber der kostet halt das Leben. Bitte keine heiße Asche einfüllen. Ein Hörspiel von Lorna Johansen. Mit Astrid Drechsler, Daniel Martin Kleber und Barbara Cimschar. Ton Anna Ponnert. Regie Paulina Kutschka. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar. 2015. Ja, bitte keine heiße Asche einfüllen, da ging mir mal der SCH schon verloren, von Lorna Johansen. Ja, und hier große Leistung auch unserer Dozenten. In einem Stück, auch an dieser Stelle nochmal, das ist eine Sendung voller Dankeschön, auch ein Dankeschön an unsere Dozenten, die uns so toll begleitet haben durch dieses Projekt, dass das überhaupt entstehen konnte. Genau, hier hat nämlich Astrid Drechsler mitgesprochen und das war vielleicht auch das einzige internationale Stück hier in diesem Bunde, weil ich habe wenig verstanden und das ja, war österreichisch. Dann, wir haben jetzt die Paulina hier im Studio, die das Stück, unter ihrer Regie ist das Stück entstanden. Ja, wir haben im Vorfeld natürlich überlegt irgendwie oder haben uns versucht zu organisieren und du hast österreichische Stimmen gefunden offensichtlich. Du hast sie lange gesucht und jetzt gefunden. Ja, genau. Also es war nicht einfach, Österreicher in Weimar zu finden, bin dann aber erfolgreich gewesen über eine Internetanfrage der Piazza und war heilfroh, als ich dann meine drei Österreicher zusammen hatte. Es war mir unglaublich wichtig, dass ich Österreicher finde für das Stück. Das Stück handelt ja wirklich von einer ganz abstrusen Geschichte, von was, was man sich, naja, so vielleicht gar nicht in der Realität vorstellen kann. Das hat für mich auch den Reiz ausgemacht. Und ich wollte da irgendwie ein bisschen was reinbringen, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen was Unnormaleres gibt. Also wirklich wollte ich da, dass da jemand im Dialekt mir da jetzt erzählt, wie er seinen ganz normalen Arbeitstag da verrichtet und wie das das Normalste auf der ganzen Welt für ihn ist. Und war das eine Regieanweisung im Text, dass das österreichisch sein soll? Oder Nein. War das eine reine Idee von dir? Wow. Es war die Idee von mir. Ich bin aber tatsächlich durch den Text darauf gekommen, denn es gab eine Stelle, da stand im Text passend auf und ich musste da einfach so an dieses Wienerische denken, dass ich dann dadurch drauf gekommen bin, dass ich dann doch auf Österreichisch machen wollte. Deswegen habe ich mich auch für den Dialekt entschieden. Vielleicht nochmal eine ganz kurze inhaltliche Zusammenfassung von dem Stück, falls jetzt jemand nicht folgen konnte, irgendwie in drei Sätzen. Genau. Ja, also man findet sich in einem normalen Arbeitstag von Arbeitern am Fließband wieder. Aber statt für uns normale Arbeit zu verrichten, werden hier kremierte Menschen in Doppel-Whopper-Verpackungen eingepackt von Burger King. Was sind denn kremierte Menschen? Naja, verbrannte Menschen, also bereits gestorbene. Hier ist eine Wissenssendung, kremiert ist gleich verbrannt. Jetzt wissen es alle. Ja, die werden in Whopper-Schachteln eingepackt, also sehr schön nachhaltig, aber doch ein bisschen abartig. Und dann mit QR-Code versehen in Frischhaltefolie zum Friedhof gebracht. wo sie dann neben einem Klingeltableau sozusagen vergraben werden. Und wenn man dann klingelt, dann kommt auch noch die ersten 30 Sekunden des Lieblingslied. Und naja, irgendwie, Ja, man könnte denken, die Autorin ist auch Österreicherin bei diesem makabren, morbiden Humor. Ja, halt, wenn genau, das Humor stimmt. Ist, ich finde, dieses Thema ist auch sehr interessant. Wirklich makaber, das mit diesem Burger King und dem Tod sozusagen zu verbinden. Und natürlich hat sowas wie eine Nachhaltigkeit, aber wie die eine Sprecherin schon gesagt hat, das finde ich einfach abartig. Und das könnte es sehr schön beschreiben, vor allem das mit dem Lieblingslied. Und dann auch die Frage, haben denn Kinder, die gestorben sind, überhaupt ein Lieblingslied? Das ist ein Thema, das sich an bestimmten Grenzen bewegt. Und das finde ich interessant, dass du dann eben gesagt hast, stimmt, das ist für sie einfach eine komplette Alltäglichkeit. Und da wird gesprochen wie darüber, als wären sie jetzt in der Zigarettenfabrik. Ja. Genau. Ja gut, dann... Ich hatte noch eine Idee, weil ich fand das im Vorfeld zu dem Stück auch ganz spannend, dass wir diskutierten, wie denn eine Wopperschachtel klingt. Also das ist ja nie, bei den Hörspielen ist es natürlich nicht nur wichtig, dass man tolle Sprecher hat und irgendwie in Text, sondern natürlich muss man die Bilder erzeugen mit Geräuschen. Und wir hatten dann überlegt, was die erste Assoziation zu einer Wopperschachtel ist. Ich habe es jetzt gar nicht richtig verfolgt. Wie klingt die jetzt in dem Stück? Im Text werden sie als Styropor-Schachteln beschrieben. Ah, ja. Und ich bin noch nie zu Burger King gegangen, habe meinen Whopper in einer Styropor-Schachtel bekommen. Das war früher. Damals, vor meiner Zeit. Okay, aber habe mich eben gefragt, ja, verbindet man denn eine Styropor-Schachtel mit dem Whopper? Und ich bin dann zu Fritz Mitte, habe mir die Styropor-Schachtel in der Pommes genommen. Hier wird auch noch Fritz Mitte promoted. Und Support your local fast food. Ja, hab die gefaltet und ja, für mich klingt dann schon auf jeden Fall dieses Auf- und Zumachen einer Schachtel. Und ob man da jetzt das Styropor raushört oder nicht, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall, und das habe ich auch schon gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, es ist auf jeden Fall so, dass Styropor einfach interessanter klingt als Pappe. Und da sind wir uns alle einig und wir wollen doch interessant klingende Hörspiele. Und es geht um die Assoziation und nicht direkt um das Geräusch an sich. So, und jetzt hören wir unser nächstes Paar. Und zwar, wir bedanken uns bei Paulina, dass sie mit uns kurz darüber geredet hat. Und es geht weiter mit dem Stück Der Bär. Diesmal auch wieder von zwei verschiedenen Studenten unserer Gruppe inszeniert. Jetzt fangen wir an mit der ersten Inszenierung und zwar von Christopher Schön. Unwegsame Wildnis, Waldgebiet, Lichtung, Geräusche von Wind in Baumwipfeln, Vogelschrei, Nieselregen, der auf eine Kapuze tritt, Männerstimme, zittrig vor Kälte. Mach schon, alter Mann. Der Bär wartet nicht auf dich. Hab ich alles? Biwak, Kocher, GPS, Funktelefon, Peilgerät. Alles da. Dann wollen wir mal. Tag 1. Beginn des Forschungsprojekts. Was für ein Gefühl. Die Berghänge glühen förmlich im Herbstlicht und ich bin ganz allein auf der Fährte des Bären. Tag 2. In einer modrigen Senke bin ich auf frische Spuren gestoßen. Was für gewaltige Pranken. Noch hat er mich nicht bemerkt. Auch scheint ihn das Halsband nicht zu stören. Er bewegt sich unbehelligt im Random-Modus. Tag 7. Ich frage mich langsam, ob sich das Problem des Determinismus anhand der Bewegungsmuster eines Bären im Raum abbilden lässt. Sicher, die Daten sehen gut aus, sogar auf der Karte. Aber ich habe da meine Zweifel. Manchmal fühle ich mich unfreier in meiner Entscheidung als der Bär. Er zieht mit dem Senderhalsband seiner Wege, frisst, schläft, läuft. Und ich? Tag 19. Jana hat angerufen. Wie immer ein super Timing. Verbissenheit wirft sie mir vor. Sie rafft einfach nicht, dass es um nichts weniger geht als um den freien Willen. Natürlich muss man da Opfer bringen. Als Forscher, als Rassels, sie versteht mich einfach nicht. Tag 24. Schüttelfrost. Habe den Bären noch immer nicht zu Gesicht bekommen. Folge nur stur seinem Signal. Vermisse Jana. Hörst du mich? Ich vermisse dich. Ja. Als ich letztes Mal Netz hatte, bist du nicht ans Telefon gegangen. Tag 31. Freiheit. Welche Freiheit? Ich habe Fieber und es hat zu regnen begonnen. Nieselregen, der auf eine Kapuze dribbelt. Männerstimme zittrig vor Kälte. Tag 32. Es hat zu regnen begonnen. Der Bär nähert sich der österreichischen Grenze. Jana rief an. Ihre Stimme war ganz ruhig. Entschlossen hat sie gewirkt. Zu allem entschlossen. Und dann hat sie gesagt, was niemand hören will. Niemand, der sich allein durch diese verfluchten Wälder schlägt, um einem Phantom nachzujagen. Ich gebe dich frei. Dich frei, hat sie gesagt. Tag 47. Es ist Dienstag, der 8. Oktober. 7:19 Uhr. Die Sonne geht auf. Meine Füße fühlen sich an wie Eisklumpen. Die Plane des Biwaks war steif gefroren. Das Fieber ist schlimmer geworden. Obwohl ich 2 Paracetamol-Intus habe, weiß ich nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Vielleicht muss ich ziehen lassen. Ich schalte jetzt den Empfänger ein, um zu sehen, wo sich mein Bär aufhält. Aber, ach du je, bist du auf mich zugekommen? Der Stärke des Signals nachzuurteilen, ist der Bär nur wenige 100 Meter von mir entfernt. Er muss in der Nacht gewandert sein. Vielleicht hat er gespürt, wie einsam ich bin. Zumindest wir halten zusammen, nicht wahr? Dann zeig dich endlich, Bär. Komm schon, wo steckst du? Nur einmal will ich dich sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Noch höchstens 200 Meter. Gleich. Komm schon, wo steckst du? Der Bär. Hörspiel von Christopher Schön. Nach einem Text von Simak Büchel. Sprecher Frank Pitschul. Eine Arbeit des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2015. Bauhaus FM, euer experimentelles Radio. Mehr als nur Gezwitscher auf 106,6. Moment.

32. Der Bär nähert sich der österreichischen Grenze. Jana rief an. Ihre Stimme war ganz ruhig. Entschlossen hat sie gewirkt. Zu allem entschlossen. Und dann hat sie gesagt, was niemand hören will. Niemand, der sich allein durch diese verfluchten Wälder schlägt, um einem Phantom nachzujagen. Ich gebe dich frei, hat sie gesagt. Gut. Tag 47. Es ist Dienstag, der 8. Oktober, 7 Uhr. Sieben Uhr neunzehn. Die Sonne geht auf und meine Füße fühlen sich wie Eisklumpen an. Die Plane des Biwaks war steif gefroren und das Fieber ist schlimmer geworden. Obwohl ich zwei Paracetamol-Intus habe, weiß ich nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Vielleicht muss ich ihn ziehen lassen. Ich schalte jetzt den Empfänger ein, um zu sehen, wo sich mein Bär aufhält. Aber... Ach, du bist du auf mich zugekommen? Zumindest wir halten zusammen, nicht wahr? Na dann, zeig dich endlich, Bär. Komm schon. Komm schon, wo steckst du? Nur einmal will ich dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Höchstens 200 Meter. Gleich nur noch diesen Hang hinunter. Aua! Ah! Ah! Stelle nur. Na, der Ton wird schwächer. Komm schon. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Der Empfänger muss Schaden genommen haben. So schnell kannst du im Leben nicht rennen, Bär. Im Leben nicht! Wo steckst du? Was ist hier los? Hey, was um Himmels Willen ist... Der Bär. Ein Hörspiel von Simak Büchel mit Sebastian Kowski. Regie Philipp Klose. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2015. Es bedeutet mir persönlich sehr viel und ich möchte es mit dir teilen. Bauhaus FM. Ja, und das macht ihr wahrscheinlich gerade Bauhaus FM mit der 48-Stunden-Sendung, bei der man nicht mehr rausfindet, was jetzt Moderation, was Jingle und was Hörspiel ist. Das war jetzt der Action-Part in der Hörspielsendung, der Reality-Check-Hörspielsendung, nämlich Der Bär zweimal. Ein Text von Simak Büchel. Der Bär. Er wurde gejagt von zwei Autoren hier im Studio, den zwei Bären. Ja, also wie gesagt, das war der Action-Part. Was denkt ihr denn selber, und jetzt könnt ihr euch selber überlegen, wer als Erster redet, was die groben Unterschiede eures Stückes darstellt? Also ich hatte am Anfang ziemliche Probleme mit dem Text. Ich muss auch ganz ehrlich sein, jetzt ist das der Kurs ja gelaufen. Ich hatte ihn vorher gar nicht gelesen. Ich hatte eigentlich gar keinen Text vorher gelesen, weil ich dachte, die Herausforderung ist halt das, dass man sich auch mit fremden Sachen einfach dann konfrontieren muss. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Philipp. Ich hatte echt meine Probleme am Anfang und wusste gar nicht, was ich draus machen soll. Jetzt sind wir aber beide fertig geworden, haben einen Punkt gefunden. Ich denke, Philipp, der natürlich selber gleich was sagen wird, der ist realistischer rangegangen und ich eher psychologischer. Ich lasse euch aber nie weiterreden, bevor ich eure Namen noch nenne. Ich habe das nämlich nicht gemacht. Also Christopher Schön und, Mann. Und Philipp Klose hier im Studio. Das sind die zwei Bären. Ich habe mir den Song eben extra ausgesucht, weil ich eben dachte, dass man daraus eben eine besondere Soundkulisse gestalten kann. Und ich bin halt auch selber ein großer Gruselfan und wollte auch ein ebenso intensives und schauriges Stück kreieren. Und ja, ich denke, das ist doch am Ende ganz gut rausgekommen. Das darfst du jetzt nicht sagen, dass es gelungen ist. Das müssen wir sagen, dass es gelungen ist. Es ist gelungen. Aber da hat Philipp definitiv recht, weil nach meinen ersten Aufnahmen, also ich habe mir einen Sprecher rausgesucht, den ich dafür prädestiniert für das finde ich auch erstaunlich, das ist kein Schauspieler, ne? Das ist kein Schauspieler, Frank Petschol, den ja viele hier aus dem Weimarer Leben kennen, weil er doch sehr aktiv an allem Möglichen teilnimmt. Und wer ihn einfach mal reden gehört hat, der weiß, dass da ein Bär drin verborgen liegt. Und als ich die ersten Aufnahmen mit ihm gemacht habe, hat sich dann auch für mich der Text auf ganz andere Art und Weise erschlossen. Und dann im Zusammenhang mit den Sounds wurde es dann, ging das ganz, ganz, ganz schnell auf. Deswegen bin ich eigentlich doch ganz glücklich, zufälligerweise zu diesem Text gekommen zu sein. Jo, ich fand es auch beide Stücke packend, selbst wenn man schon weiß, eigentlich wie es ausgeht. Aber was ist ja auch die Frage, das ist auch, glaube ich, das, was wir alle gelernt haben im Kurs. Wir als Regisseur können mit dem Text machen, was wir wollen. Wir können das Hörspiel auch rumdrehen und völlig anders enden lassen. Das richtig, ist ein Material wie jedes andere auch, ne? Holz, Stein. So. Und jetzt bedanken wir uns bei Christopher und Philipp, dass sie bei uns im Studio waren. Und es geht weiter mit dem Song Going Nuts. Oh my God. We'll be right back. Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Achso, geht schon los, ne? Und bitte. Bauhaus FM. Bauhaus FM. Wer hier noch folgen kann, da, den kann ich nur bewundern bei Bauhaus FM. 48.000 Stunden Sendung. Gefühlt. Hörspielsendung, Reality Check. Jetzt noch mit einem Hörspiel als Höhepunkt der Collini-Punkt. Collioni. Genau. Fast. Ja, genau. Also Höhepunkt, ohne zu viel zu verraten, finde ich, weil wir das Stück im Vorfeld schon gehört haben, weil das noch zum Ende ein ganz klassisches, schönes Hörspiel ist. Und wir begrüßen Ludwig hier im Studio, der dieses Hörspiel inszeniert hat. Ludwig, erzähl uns doch einfach mal kurz, worum es geht. Ja, hallo. Also der Collioni-Punkt ist ein Punkt, den es gar nicht gibt, den aber trotzdem jemand entdeckt hat. Und zwar ein französischer Physiker, der aber leider genauso aussieht wie so ein typischer Pariser Straßenpenner. Und deswegen glaubt ihm keiner. Aber am Pariser Nationalfeiertag, am französischen Nationalfeiertag, wenn alle Leute auf den Straßen sind und wenn die Panzer durch die Straßen rollen, da sieht er dann eine letzte Gelegenheit, einen letzten Trick hat er noch im Petto, um der ganzen Verrat Welt vielleicht nicht zu viel. Ja, wir sollten wirklich aufpassen. Welt seine Erfindung zu offenbaren. Und ja, also wir haben halt versucht, so ein bisschen einen klassischen, älteren Klang hinzubekommen. Wir haben die ganzen Aufnahmen, die wir gemacht haben, erstmal auf Band überspielt, bevor wir dann geschnitten haben. Und ja, es soll so ein bisschen den Eindruck erwecken, als wäre es aus dem goldenen Zeitalter der Hörspiele. Und ihr wart ein gesamtes Team oder ihr habt das zu zweit gemacht, das Hörspiel, ne? Das ist eins der wenigen Hörspiele, was im Duo entstand. Genau, also Carolina und ich haben das zusammen gemacht. Genau, wichtig, ja. Darauf hinzuweisen. Die Zeit drückt jetzt schon und wir nutzen noch die Gelegenheit, Tschüss zu sagen und euch viel Spaß zu wünschen bei dem Collioni-Punkt, letztes Stück. Und daraufhin, als nächstes kommt ein Mixtape. Von Skuluda, 2015, A Brand New Beginning. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Collioni-Punkt. Schön, dass ihr bei uns mit dabei wart. Macht's gut. Wir sagen Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Einen schönen guten Tag, Herr Kommissar. Tag. Angenehm kühl hier. Wie auf dem Père Lachaise. Hat man Ihnen etwas gestohlen? Was will man einem Clochard denn klauen, die Weinflasche? Heute wimmelt es in Paris von Taschendieben. Ach, die Leute klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber nicht bei mir. Das hat sich noch keiner gewagt. Schön für Sie. Es ist ein Prachtwetter heute. Wie gemacht für den Nationalfeiertag. Vive la France. Sagen Sie mal, was wollen Sie? Collioni ist mein Name. So viel Zeit muss sein. Tja, Sie haben mich gefragt, ob mir etwas fehlt. Und? Nein, mir fehlt nichts. Aber? Was aber? Ach so. Das hier. Das fehlt irgendwo. Eine große Schraube. Eine Niete. Von mir aus. Wollen Sie nicht wissen, wo diese Niete jetzt fehlt? Pardon? Für 1 Million verrate ich Ihnen, wo diese Niete jetzt fehlt. Sagen Sie mal, was glauben Sie eigentlich, wozu ich da bin? Sie sind für die Sicherheit verantwortlich, Herr Kommissar. Sie denken wohl, Sie können sich am Kartoffelstuhl je alles erlauben. Aurélie! Ja? Komm doch mal her. Was gibt's? Schau dir den mal an. Kommt hier rein, legt mir eine Schraube vor... Niete. Eine Niete vor die Nase und verlangt dafür 1 Million. 1 Million? Wofür? Damit er mir sagt, wo diese Schraube, pardon, Niete, jetzt fehlt. Monsieur, kommen Sie mal näher. Hauchen Sie mich mal an. Und? Starker Raucher. Aber kein Alkohol. Wahrscheinlich fehlt ihm eine Schraube. Es heißt, eine Schraube locker. Oh, der Herr ist gebildet. Das sieht man ihm gar nicht an. Ernesto Collioni, diplomierter Physiker. Freut mich, aber wir haben keine Zeit für Leute wie Sie. Das sollten Sie aber. Sie sind doch für die Sicherheit verantwortlich. Allerdings. Und jetzt gehen Sie, sonst verpassen Sie die Parade. Also gut, ich komme Ihnen entgegen. Ich will nur 1,5 Million. Hören Sie, treiben Sie es nicht zu weit. Ich warne Sie. Sie warnen mich? Richtig. Nein, ich warne Sie. Oh, er warnt uns, Aurélie. Wovor? Das werden Sie sehen. Ganz Paris wird es sehen. Moment mal. Sie wollen uns drohen? Womit? Damit. Mit diesem Stück Metall. Ja, aber Sie haben noch etwas Zeit. Und dann? Das sage ich Ihnen. Ich will dafür 100.000. Hören Sie mir jetzt gut zu, Sie... Monsieur Collioni, Physiker und Experte der Baustatik. Ich bin keine Expertin, aber Sie brauchen einen Arzt. Haben Sie mich verstanden? Erstaunlicherweise nehmen Sie mich nicht ernst, Frau Kommissarin. Das ist bedauerlich. Wie der spricht? Leider befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Mein Professor hat mich als Physikstudent auch nicht ernst genommen, als ich meine einzigartige Entdeckung machte. Einzigartige Entdeckung? Der Collioni-Punkt. Noch nie davon gehört. Weil mir niemand glauben will. Ja, kein Wunder. Und was ist das für eine Erfindung, Herr Einstein? Ich fürchte, das wäre zu kompliziert für Sie. Und jetzt reicht's. Ich rufe die Jungs von der Medizin. Einen Moment. Was ist zu kompliziert für mich? Wissen Sie, was ein Schwerpunkt ist? Natürlich, ich bin doch keine... Der Schwerpunkt ist der zentrale Punkt, an dem sich die Masse eines Körpers konzentriert. Hier laufen alle inneren Kräfte zusammen. Und? Wenn man diesen Schwerpunkt nur leicht verschiebt, ja? Ihn am neuen Ort aber entfernt, sodass dort gar kein Punkt mehr ist... Kein Punkt? Und sich jetzt die inneren Kräfte in diesem Leerpunkt zu Tode laufen... Ja? ...entsteht ein schwarzes Loch, das schon bei der kleinsten Einwirkung von außen die ganze Masse in sich hineinzieht und das Objekt zum Einsturz bringt. Aha! Und dieses schwarze Loch... ...ist der Collioni-Punkt. Richtig. Bravo. Der Collioni-Punkt ist ein Punkt, den es nicht gibt. Aber ich habe ihn entdeckt. Mhm. Und was bitte hat der Collioni-Punkt mit dieser Niete zu tun? Nun, als Physiker wollte mich niemand anstellen... Deshalb habe ich im Wartungsteam des Eiffelturms gearbeitet. Kontrollieren, ersetzen, neu übermalen. Die alte Dame wird das ganze Jahr über gepflegt. Diese Niete stammt aus dem Eiffelturm? Jetzt haben Sie es doch herausgefunden, Frau Wachtmeisterin. Und dafür wollten Sie 1 Million? Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Ihre Entdeckung jemals beweisen können? Im Labor oder auf dem Papier? Mein Labor ist hier oben in meinem Kopf. Hören Sie das? Spüren Sie das Vibrieren des Bodens? Jetzt kommen die Panzer. Die Festparade erreicht ihren Höhepunkt. Schon bald bin ich unsterblich. Ich hab's von Anfang an gewusst. Das ist ein Irrer. Warum kommen die immer zu uns? Die ganze Welt wird sehen, dass ich ein Genie bin. Ich habe alles tausendmal in meinem Kopf durchgerechnet. Ich kenne den Eiffelturm wie meine Hosentasche. Ich weiß, wie die gewaltigen Kräfte im Inneren verlaufen. Heute werde ich es allen beweisen, wenn die Panzer vor der Präsidententribüne wenden, haben die Bodenvibrationen genau die Resonanzfrequenz des Turms. Das genügt. Er wird zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Wegen dieser lächerlichen Niete, die jetzt irgendwo im Turm fehlt? Diese Niete fehlt exakt im Collioni-Punkt des Eiffelturms. Unmöglich! Aber tausende Nieten halten den Turm zusammen. Im Moment ist es soweit. Die Galerie ist vollständig. Euklid, Thales, Pythagoras, Collioni. Man hat mich verhöhnt, verspottet. Das Genie ist fremd in dieser Welt, weil die Welt es nicht erkennt. Ich muss jetzt gehen. Die Geschichte wartet auf mich. Adieu, ihr Normalsterblichen. Hey, hier, Sie haben Ihre Niete vergessen. Wo ist er hin? Das ist mir egal. Hauptsache, er ist weg. Aureli, schau doch mal zum Fenster hinaus. Aber das gibt's doch gar nicht. Heiliger Strohsack, der Turm. Wo ist er? Der Collioni-Punkt. Ein Hörspiel von Andreas Linus. Inszeniert von Carolina Jung und Ludwig Müller. Mit Sebastian Kowski als Ernesto Collioni, Arian Wichmann als Gendarm Nummer 1 und Sonja Hartmann als Gendarm Nummer 2. Ton und Technik Ludwig Müller. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2015.